Deutschlandfunk. Das Feature. Es ist voll hier. Es ist Freitagabend, 8:10 in Deutschland. Willkommen zum Feature im Deutschlandfunk Live aus dem Kammermusiksaal hier in Köln. Mein Name ist Diane Hielscher, herzlich willkommen. Wie klingt der Freitagabend? Das wollen wir rausfinden in dieser Stunde. Und zwar mit Ihnen am Radio und auch mit Ihnen hier im Saal und mit unseren Außenreportern. Es wird übrigens viel um Tiere gehen, aber das nur nebenbei. Die Musik heute Abend kommt vom Berliner Duo Kiki Bohemia und Sicker Man. Schon erwähnt, die Außenreporter, die wir überall in Deutschland verstreut haben heute Abend. Und die möchte ich Ihnen an dieser Stelle vorstellen. Die da wären einmal Ann-Marlene Henning. Sie ist in der Regie der Tagesschau in Hamburg. Was passiert in der Regie gerade? Ja, da laufen ja gerade die letzten Minuten der Tagesschau und ich muss flüstern, sonst kriege ich von Andreas Hummelmeier einen auf den Deckel. Das ist der Chef von Dienst heute Abend, der Captain des Ganzen. Und ich habe vor mir 50 Bildschirme oder sowas, die, ich weiß gar nicht, was die alle hier machen, aber alle machen was. Hier ist sehr viel Technik am Laufen. Und der Chef, der Captain, hört andächtig oder sehr konzentriert zu. Und ich bleibe leise. Wir sprechen uns später nochmal und gehen rüber nach München zu den Münchner Kammerspielen. Da ist Jelena Kudic. Sie spielt im Stück Point of No Return mit. Um 21 Uhr geht's da los. Was passiert da eine Dreiviertelstunde vorher, Jelena? Also gerade bin ich beim Soundcheck. Ich stehe hier neben meinen Kollegen Wiebke Puls und Damian Rebgitz. Sag mal Hallo. Hallo Deutschland. Hallo Deutschland. Hallo Deutschland. Und ich werde euch ein bisschen verlassen, aber ich bin dabei. Und mache gleichzeitig diesen Soundcheck. Und auch wir werden später noch mal zu Jelena schalten. Wir haben Punk-Legende Schorsch Kamerun zum Timmendorfer Strand geschickt. Da macht er eine Kneipentour. Bist du da? Warum Kneipentour? Warum Timmendorfer Strand? Ich bin jetzt hier auf Sendung. Allerdings, ja, wir sind hier im König Timme im Timmendorfer Strand. Und ich habe hier jemanden gefunden, Otto Dankert, der hier mich begleitet, freundlicherweise. Und ich gehe dann noch rüber ins Seehotel und treffe noch den Kurdirektor. Erstmal guten Abend, Herr Dankert. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Genau, wir schauen zusammen ein Spiel. St. Pauli spielt auch. Ist das denn etwas, was man hier gerne schaut oder eher HSV? Also wir sind sehr HSV-lastig hier. Sehr zu meinem Leidwesen, da ich Bayern-Fan bin. Ja. Okay, also das könnte noch dünn werden für mich hier. Und ich werde hier versuchen herauszufinden, was so die Themen sind. Also ist es mehr Stammtisch oder ist es mehr Lügenpresse? Kann man das sagen? Was sind hier so die Themen am Stammtisch? Am Stammtisch im Moment ganz intensiv. Das werden wir dann noch im Laufe des Abends rausfinden. Wir haben nämlich noch einen Außenreporter, den wir Ihnen auch vorstellen wollen. Und zwar den politischen Theatermacher Milo Rau. Der ist bei einem Nachwuchspolitiker zu Gast. Milo, wo bist du genau? Ja, ich komme gerade aus Berlin, wo ich ein großes Casting gemacht habe für ein Monumentalstück für die Oktoberrevolution in Russland. Bin jetzt nach Köln geeilt, um mit Christa Krämer zu sprechen, tatsächlich einem Nachwuchspolitiker für die AfD, einem Kandidat, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Landtagsfraktion NRW. Vielleicht willst du ein paar Worte noch sagen? Ja, genau. Also ich bin Christa Krämer, 34 Jahre alt, Kandidat für die AfD, für den Nordrhein-Westfälischen Landtag. Perfekt. Und genau, und jetzt werden wir über Kulturpolitik sprechen und über alles Mögliche im Laufe des Abends. Auch dazu werden wir noch mehr hören. Wir werden zu den Außenreportern immer wieder in den nächsten Minuten schalten und hören, womit sie sich so beschäftigen. Außerdem möchte ich Ihnen den Regisseur dieser heutigen Sendung vorstellen. Sie müssen sich das so vorstellen, wir sind in diesem wunderschönen Kammermusiksaal hier in Köln und da ist ein Pult in der Mitte aufgebaut, damit man Radio angucken kann. Und da sitzt Matthias Kapohl, er ist Regisseur, hallo. Hallo, guten Abend. Hier laufen alle Leitungen zusammen, wahnsinnig viele Regler, Knöpfe, Computer, alles, was man sich so vorstellen kann. Und du wolltest auch mal wissen, wie der Freitagabend klingt, und zwar an einem ganz bestimmten Ort. Genau, ich habe uns dafür auch einen kleinen Ton mitgebracht. Hallo? Wo warst du da? Hallo? Da war ich im Punkhaus. Das ist das Nachbarhaus meines Wohnhauses, in dem 14 Punks wohnen, die jeden Tag an meiner Haustür vorbeigehen. Und ich wollte schon immer mal da klopfen und klingeln und gucken, was die Freitagabend da so machen. Da bellt ein Hund. Da bellt ein Hund, da bellen dann zwei Hunde, dann ein dritter Hund. Und es macht aber keiner die Tür auf. Bis irgendwann doch jemand aus der Tür kommt und mich bittet, das Mikrofon auszuschalten. Ich werde dann in ein Zimmer reingeholt. Wir trinken Bier, gucken Fernsehen, hören Bilderbuch. Und zur Krönung des Abends kriege ich noch zwei afrikanische Riesenschnecken aus einem Terrarium auf meine Handflächen gesetzt. Und damit werde ich dann entlassen. Das musst du ein bisschen präzisieren. Riesenschnecken, wie groß sind die? Die sind so groß wie Ratten. Also das sind die neuen Ratten der Punks. Oh. Scheinbar. Es gibt auch albino-afrikanische Riesenschnecken, die sind weiß. Aber das war das Highlight des Abends für mich. Und hast ein bisschen gekuschelt, genau, mit den Riesenschnecken. Das, ja, ist wundervoll. Wir hatten Sie auch aufgefordert, uns Ihren Freitagabend aufzunehmen. Und Sie sind losgelaufen mit Aufnahmegeräten, mit Smartphones. Wir haben fantastische Beiträge bekommen. Und wir werden Ihre Beiträge auch im Laufe des Abends hier beim Live-Feature immer wieder hören und einspielen. Hallo? Mal sehen, wie produktiv die Hühner heute waren. Oh, hier liegt nur ein Ei. So wird das dann klingen. Im Laufe des Abends immer mal wieder. Außerdem haben wir noch eine Außenreporterin, Johanna Maria Knote. Die hat in den letzten Jahren viel an ihre Spandauer Schulklasse gedacht. Also in Berlin-Spandau ist sie zur Schule gegangen und dann hat sie einfach mal ein Klassentreffen organisiert und hat uns diesen Beitrag hier geschickt. Hier in der Martin-Buber-Oberschule in Berlin-Spandau riecht es wie früher. Sieht ein bisschen anders aus, aber das sollte ja auch so sein nach 18 Jahren. In ganz wenigen Minuten kommen hoffentlich meine alten Klassenkameraden. Und ich bin besonders gespannt auf meinen alten Schwarm. In der Mittelstufe war Johnny, der Coole von der Schule, der Lauteste in unserer Klasse, der viele Leute geärgert hat. Und das fand ich besonders toll. Und heute hier bei meinem allerersten richtig großen Klassentreffen bin ich echt am allergespanntesten darauf, wie der sich wohl verändert hat. Kann er uns alten Hühner noch mitreißen? Der stolzeste Hahn vom Schulhof? Ich bin sehr gespannt und werde mich zurückmelden. Natürlich werden Sie alle auch erfahren, wie die Geschichte ausgeht. Dafür sind wir auch da. Außerdem habe ich angedroht, dass Sie hier im Saal auch mitmachen und rausfinden, wie der Freitagabend in Deutschland klingt. Und wir haben Saalreporter. Wir haben Menschen aus dem Publikum hier nach oben auf die Bühne geholt. Hier spielt die Band. Wir haben zwei Tische aufgebaut, schwarze Tischdecken, Lampen. Es sieht ein bisschen aus wie bei einer Lesung. Und hier wird auch gelesen, nämlich Telefonbücher. So richtig aus Papier und analog. Und die beiden Vivian und Florian, die rufen jetzt Menschen an, überall in Deutschland, und fragen einfach mal, was da gemacht wird. Vivian, bist du schon erfolgreich gewesen? Nicht so wirklich. Viele Rufnummern sind gar nicht vergeben, komischerweise. Und oft geht auch die Mailbox ran oder der AB. Ich habe es jetzt zwei erreicht, aber auch die hatten nicht so wirklich Lust, mit mir zu sprechen. Die eine war gerade am Fernsehschauen und hat rumgesäppt und meinte dann aber auch, jetzt, das war's dann jetzt auch bitte. Und eine andere hat gerade gearbeitet. Okay, na, da haben wir aber schon mal zwei Ergebnisse. Sehr gut. Ich werde immer mal wieder hier zu den Saalreportern kommen und rausfinden, wie der Freitagabend klingt. Also ein bisschen Fernsehen und ein bisschen Arbeiten haben wir bis jetzt. So, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz zur Tagesschau nach Hamburg schalten zu Ann-Marlene Henning. Ja, hi, jetzt bin ich bei der Nachbesprechung. Jetzt sehe ich gerade Linda Zawakis, sie steht hier. Der rote Bläser leuchtet, alle anderen haben dunkle Sachen an, sind 15 Leute hier und die besprechen gerade, ich gehe mal ein bisschen näher. Der Chefredakteur Kai Grifke ist auch da. Ich renne durchs Gespräch und wir hören ein bisschen zu. Fertig? Das ist quasi die Nachbesprechung. Was war gut in der Tagesshow, was hat vielleicht nicht geklappt? Und Sie sind eigentlich alle zufrieden, aber viel hören können wir nicht. So. Das ist mir nicht so ganz klar geworden, deshalb habe ich da so ein Fragezeichen gehabt. Ja, ja. Genau. Nur mit dem Schlusssatz hatte ich dann irgendwie den Eindruck, den geht es nicht schnell genug, aber diese doppelte Wolte. Hättest du auch verstanden. Ja. Bei ihr war ich auch so ein bisschen verwirrt. Okay. Hättest du klarer sagen können. Hättest du denn auch? Ja, nächstes Thema. Mhm. Also das ist schon mal klar. Die fanden den Aufsager mehrfach richtig gut für verschiedene Beiträge. Die haben Sie ja alle nicht gesehen, oder? Ich auch nicht. Genau. Ich war zu aufgeregt. Wir hier gerade haben die König Timme verlassen und bewegen uns hier auf das Seehotel zu. Ich habe jetzt hier den Kurdirektor neben mir. Kurdirektor, das ist in Timmendorfer Strand so etwas wie der König. Der Bürgermeister ist vielleicht so eine Art, ich sag mal, Graf oder so. Aber ich glaube, ich habe hier die Eminenz neben mir. Und vielleicht können Sie mir ein kleines Wörtchen zu dem Wechsel jetzt gerade sagen? Also von der Timme zum Maritim, ist das hier ein wichtiger Gang im Bermuda-Dreieck? Also es gibt ja hier für mich Timme, Maritim und Kaffee wichtig. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Naja, wir sind natürlich mitten hier im Zentrum und hier sind die Kneipen alle auf der Schnur aufgereiht. Ne? Dann kommt das Oswald noch und dann kommt leider ja das Nautik nicht mehr, aber auch das Kaffee wichtig kommt. Wir sind hier schon auf dem richtigen Weg. Was war denn mit dem Kaffee wichtig? Was ist da passiert? Kaffee wichtig ist eigentlich nichts von der Nautik. Aber das passiert doch heute gar nicht mehr. Ich habe hier mit Angst vor unerwarteten Todesarten zu tun. Okay, danke. Bitte schön. Dann jetzt den Song. Ich höre nicht. Ich bin taub auf einem Ohr. Ich habe nur Mittelding im Zug. Oh Mensch. Aber Song geht, oder? Als hätte ich so einen Stöpsel. Spiel bitte, gleich, jetzt. Was hast du mit? Song. Yes, let's do it. Let's do it. Ja. Ich will es auch. So. Jetzt ist 300 Korn. Damit wir es richtig machen. Frag mich mal, wo wir haben. Ist das so eine Maske? Diese Dinger. Ja, Leute, wir stehen hier auf einer schräge Bühne. In der Kammerspiele, Kammer 1. Wiebke Puls, Nils Bormann, Demian Repgitz, Dejan Butin und ich. Und machen ab der Gitarre, das ist ungefähr 35. Takt. Hallöchen. Oh, ich setze mich zwischen euch. Ist schöner. Was habt ihr geguckt? Die Tagesschau war drauf. Ah ja. Ich mache heute mal Aufnahmen, was im Dorf um kurz nach 8 so in den Wohnzimmern los ist. Wollte ich mal gucken. Das ist bei jungen Leuten anders wie bei uns. Wir gucken abends die Hessenschau. Um 6 Uhr stellen wir es an. Hessenschau und dann alles, was in Hessen passiert. Dann gucken wir uns an, was wir wollen, was wir für uns am schönsten finden. Was habt ihr euch heute im Programm ausgesucht für den Fernsehabend am Freitag? Zweites Programm. Ich weiß nicht, was ist. Man hat da jetzt vorgelesen. Da ist die Fernsehzeitung. Das ist ein ganz wichtiges Detail so in den Haushalten. Da muss man immer mal reingucken. Die Chefin. Ja, was das ist, weiß ich nicht. Steht da weiter nichts dabei. Also. Kopf, Gehen, Herz heißt das hier. Das ist hier weil wie so ein Kartenspiel. Ja, was ist der Abend? Da schnucken wir was. Ich esse gerne Lakritz, trinke Sprudel. Möchtest du auch eins? Oh ja, ich probiere mal. Lakritz kann ich aber essen. Das sind so Lakritz-Schnecken, ne? Schnecken. Ja. Dass die nicht immer so groß sind, haben wir sie aufgeschnitten. Weil du kannst sie ja sonst gar nicht alle essen. Ja. Aber eure Zähne sind noch gut, oder? Ja, ich habe nur keine mehr. Ja, aber ich komme sehr gut damit zurecht. Herr Krämer, es gibt ja immer diese Kritik, dass die Kunst- und Kulturszene sehr links ist. Und es ist ja tatsächlich so, sind ja alle links. Ich bin eigentlich umzingelt von liberalen und linken Leuten. Warum gibt es eigentlich von eurer Seite, von rechts her, keine bekannten Künstler? Wo liegt das Problem? Werden die gedisst? Das weiß ich nicht. Also ich bin ja selber nicht in der Kulturszene so aktiv, also in der Künstlerszene. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein deutsches. Aber ein Name, also fällt Ihnen irgendeiner? Ich gebe jetzt offen ehrlich zu, mir fällt jetzt kein Name ein. Also es gibt keine Künstler von rechts. Es gibt sicherlich konservativ denkende Menschen in irgendeiner. Also ich bin jetzt auch nicht der Kunstpapst, aber ist es vielleicht auch ein deutsches Phänomen? Ja. Deutsch? Inwiefern deutsch? Deutschen sind linker als alle anderen. Ja, die Deutschen sind linker als alle anderen. Vielleicht ist die Künstlerszene und auch die Medienszene etwas linker als in anderen Ländern, auch wenn ich jetzt zugebe, dass es nicht zwingend ist. Oh, Death, won't you spare me over for another year? Oh, Death. Won't you spare me over? Ja, und in der Zwischenzeit hat sich das Meeting aufgelöst. Es ist ein schnelles, kleines, knackiges und aber vor allem sehr echt. Das gefällt mir als Psychologin und Paartherapeutin. Die Leute waren hier in Kontakt. Es kommt auf den Tisch, wenn was auf den Tisch muss, und es wird richtig ehrlich gesprochen. Und ich stehe jetzt, naja, es wird kritisiert, ob die Anmoderation gut war, der Aufsager, oder ob das Thema überhaupt reingepasst hat oder ob man überhaupt einen Beitrag von Anfang bis Ende folgen konnte oder auf hinten irgendwelche Informationen doch weg waren, weil man die vergessen hat, die am Anfang geliefert wurden. Also es wird richtig klein besprochen, eben weil man dann vielleicht was verbessern kann das nächste Mal. Und es sind viele Leute, 15, 16, 17 Leute standen hier. Also da guckt wirklich jeder ganz ruhig, so, da wo ich vorhin war, in den Regieraum. Ich verfolgt schon mal. Jeder wirklich minutiös diese Sendung. Ja, ich höre nichts. Oder ganz wenig immer. Und wenn die anderen Mitbewohner auch nichts hören. Keiner macht auf. Kein Wunder, sind ja auch alle eingesperrt. Meine Diele, winzig klein, rechts Badezimmer, winziges Badezimmer mit Dusche, ein Schritt und ich bin in meiner Wohn- und Schlafstube. Linke Wand, mein großer Schrank, geradeaus mein großes Fenster mit Blick auf den Garagenhof. Auf der Fensterbank ein Terrarium mit Rosi, meiner mexikanischen Rotknievogelspinne. So, nächste Wand, mein Bett, daneben eine Anrichte, oben Gläser und Porzellan, unten Konserven und in der Mitte meine Kaffeestation. Moderne Medien betrifft und natürlich auch Programm, paar hatte ich schon gesagt. Ich frage mal eben nach, bin ich gerade hier wieder drauf? Sehr gut, also wir versuchen hier weiter die Stimmung einzufangen, richtig? Okay, also deswegen noch einmal die Frage hier, der Kurdirektor steht neben mir. Ist das so in meinem Verständnis war der Kurdirektor eher immer so ein bisschen der Bundespräsident und nicht der Kanzler sozusagen. Ist das so oder was entscheidet der Kurdirektor, was der Bürgermeister nicht entscheidet? Naja, ich würde das eher als Manager wirklich bezeichnen. Während man der Kurdirektor früher wirklich der Grüßonkel war, der bei den Veranstaltungen begrüßt hat, ist es heute so, dass wir wirklich alles organisieren, von der Werbung über Online-Medien bis hin zum Veranstaltungsprogramm und das ganze Angebot für die Gäste organisieren und managen. Und das ist natürlich etwas anders, als es vielleicht früher war. Und wer beruft den Bundespräsidenten hier in Timmendorfer Strand? Naja, wie klingt schon der Freitagabend in Deutschland? Das finden wir gerade raus hier im Live-Feature. Und wir haben auch Telefonreporter einfach so aus dem Publikum ausgewählt. Und der Florian, der hat jetzt schon ein paar Leute angerufen. Hast du jemanden erreicht? Wie klingt denn der Freitagabend? Ja, die meisten Leute sind nicht zu Hause am Freitagabend bis jetzt. Und, aber ich habe gerade mit Margot aus Sachsen-Anhalt gesprochen und die gibt aber keine Auskunft an die Lügenpresse. Okay, alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Wir werden auch weiterhin noch gucken, wen ihr so erreicht auf den Festnetzen dieser Republik. Wir versuchen rauszufinden oder finden es heraus, wie der Freitagabend klingt. Nur von uns, ne? Und jetzt sind wir wieder hier. Martin-Buber-Oberschule. Wie riecht es? Immer noch wie früher, wie 1994. Das Putzmittel, frage ich mich? Oder was ziehen die hier durch? Irgendwelche Käse hinter den Heizungskörpern? Genau, der Büchermuff, ne? Wer kommt da? Johnny. Ich bin aufgeregt. Ruth, du warst auch verliebt in. Du warst auch zusammen mit Johnny. Ja, 7 Monate und 5 Tage. Wir wollten ihn beide. Ja, schön. Na. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Da werde ich auch plötzlich schüchtern. Johnny ist ganz schön auseinandergegangen. Ja, kann ich nicht verneinen. Nicht verneinen. Nicht unangenehm, so meine ich das. Nein, nein, nein. Na Johnny, aber du warst einfach wirklich sehr, sehr, sehr schmal und sehr schlank in der Mittelstufe, um das mal verteidigend. Du hattest diese tollen roten Locken nämlich, die immer unterm Käppi hoch vorgeguckt haben. Ruth und ich waren beide so verliebt in dich, ne? Aber Ruth hat den Stich gemacht dann am Ende. Ja, nein, hätte ich gewusst. Ja, genau, wir waren beste Freunde. Hätte ich gewusst, dass du so eine schöne Karte geschrieben hast. Ja? Hätte ich das damals gewusst schon. So peinlich. Ich habe mal heimliche Liebeskarte geschrieben an Johnny und dann habe ich das in deinem Vorgarten versteckt oder sowas, ne? Und ich weiß nicht, wie die irgendwie gekommen ist, das kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, dass da mal eine Karte war von einer Unbekannten. Ja, in einem Schuhkarton voller Süßigkeiten. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefreut. Ja, das aber ich wusste trotzdem wolltest du lieber mit der schönen Ruth zusammen sein, was natürlich auch völlig verständlich ist. Wir waren uns ja auch einig, dass damals vielleicht noch nicht. Aber verflippte Maria war eben halt. Konnte ja keiner wissen, was aus irgendwann mal auch mal eine Frau wird. Aus konnte keine Ahnung. Aus den Burschikosen, Weiblein. So, das reicht mir jetzt. Eigentlich, so, wir gehen jetzt mal wieder dahin. Was fehlt denn konkret beim WDR, damit das ausgewogen ist? Und beim Radio, in der Kunst, in der Kultur, was muss da nach vorne gebracht werden jetzt? Der WDR, der muss einfach, finde ich, ein bisschen überparteilicher sein. Also es ist schon, das wird auch, bestreitet ja auch gar keiner, bestreiten Sie ja auch nicht, dass er einfach einen Linksdrall hat und darum ging es mir an die kurze Leine legen, dass man einfach aufpasst, dass es ein überparteilicher Radiosender ist. Mehr geht's nicht und da muss man einfach gucken, wer... Aber wie sind denn die Einflussmöglichkeiten des Parlaments auf den WDR? Also wie sieht diese Leine aus? Ich meine, ich muss das mir nur vorstellen. Ja. Also die schicken ja Leute in diese Rundfunkbeiräte und so weiter und da muss man einfach aufpassen, wer wo wieder befördert wird, wer da in die Posten kommt, dass das nicht nur nach Rot und nach Rot im grünen Parteibuch passiert. Und dass man da auch... Dann geht's in meine Küche. Das ist zwischen Küchentür und Stubentür eine halb abgebaute Vogelvoliere. Mitten im Zimmer steht mein Tisch und darauf mein altes Aquarium, das ich jetzt umgebaut habe zum Terrarium. Ich halte mal kurz das Mikrofon rein. Das sind meine Heimchen. Futter für Rosi. Wir sind an. Ja, weil wir nämlich, guck mal, ich stehe hier gerade, wir sind zu dritt noch. Also, die Sprecherin von heute Abend, der Captain, der das alles gefahren hat, und der Reeder hier, der oben seinen Kopf rollt, wenn was schief geht. Und wir sprechen über das erste Mal. Oder darf ich Sie mal fragen? Sie haben Zervakis, Sie haben heute Abend gesprochen und Sie sagten gerade, obwohl Sie 6, 7 Jahre es schon machen, ist es fast wie jeden Abend ein erstes Mal? wenn wir in der Sprache bleiben, auf jeden Fall. Also das ist, ja, die Zündung geht immer wieder neu an. Und das ist auch gut so, weil es ja Gott sei Dank keine Routine ist. Und das sollte es ja auch in anderen Bereichen auch nicht. Ja, vielen Dank, genau darüber. Und das sagten auch die beiden Herren, die hier sitzen, oder? Das Dresdner Freitagritual. Anfänglich war es die Keimzelle meiner wöchentlich emotionalen Wortausbrüche. Ich saß meist allein für ungefähr 3 Stunden im Gewusel des Dresdner Hauptbahnhofs und hing meinen Gedanken nach. Schrieb es auf, schrieb es in meinen Blog. Doch der Charakter des Rituals wandelte sich. Mein ältester bester Freund gesellte sich fortan jede Woche zu mir. Wir sprachen, aßen und tranken. Manchmal von allem zu viel. Doch entfaltete sich immer eine heilsame Wirkung. Unser Treffen sprach sich herum. Es fanden sich weitere Teilnehmer. Jede Woche spontan, jede Woche eine neue Konstellation. Und doch eine feste Größe. Doch hören wir einmal live hinein. Jesus, stehe mit dem Mikado-Stäbchen. Na, Mikado. Das ist eigentlich der Sinn dieses Treffens. Aber wenn sich jemand fragt, dass es einem irgendwann besser geht. Ja, aber umso schlimmer, als ich hier saß und noch niemand da war. Was machen die Schauspieler eigentlich an den Münchner Kammerspielen? Ungefähr eine halbe Stunde, bevor der Auftritt beginnt. Jelena Kuljic an den Münchner Kammerspielen. Ist euch langweilig oder was macht ihr so? Eine halbe Stunde vor der Vorstellung ist eigentlich nie langweilig. Das ist, die Zeit verläuft sehr schnell. Ich habe mir eine Coca-Cola geholt und ich rauche eine Zigarette, weil gerade ich wieder in meiner Raucherphase bin. Und ich versuche, das teuerste pochierte Eier zu verdauen, die ich heute Abend gegessen habe, für nur 25 Euro in einem super fancy vegetarischen Restaurant. Ich habe mich entschieden, doch München ein bisschen Chance zu geben. Und es hat fast geklappt, ja. Und was weiß ich. Ich denke, jetzt werde ich ein bisschen den Text wiederholen. Ich mag mich schon zu stressen vor der Vorstellung. Deswegen ist auch diese Sendung perfekt für mich. Weil irgendwie muss man diese Adrenalinaufschub schaffen. Wie sieht es aus am Timmendorfer Strand bei Schorsch Kamerun? Und mich begleitet immer noch der Kurdirektor hier im Timmendorfer Strand, was eine wirklich große Ehre ist, weil, wie gesagt, also wer darf schon mal mit dem König durch sein Reich gehen? Wir laufen jetzt hier auf die Seepromenade und vielleicht haben Sie noch ein paar aktuelle Facts aus Timmendorfer Strand. Aktuelle Facts, also das ist natürlich für uns Touristiker sind das immer so die absoluten Kennzahlen, dass wir das erste Mal über 300.000 Gäste hatten und 1,5 Millionen Übernachtungen. Oh, das schwillt unsere Brust. Also wir sind auf einem richtig guten Weg und Deutschland Tourismus ja sowieso, aber uns freut das natürlich. Was ist denn eigentlich so das Ziel? Will man denn wachsen oder sagt man ein Stück weit, okay, dieser Ort, der funktioniert, also so hat jedenfalls den Anschein oder versucht man eine Schippe draufzulegen? Also ganz klar ist unsere Strategie mehr Klasse statt Masse. Wir haben von der Kapazität eigentlich die Grenzen fast erreicht, gerade im Sommer, wenn wir wirklich stark gebucht sind und dann noch gute Sommertage haben, dann sind an die 20.000 Leute im Ort und da kann man sich vorstellen, dass das irgendwo an die Grenzen geht von allem, also ob das Toiletten sind, ob das Kiosk betrieben ist. Heute am Freitagabend bekommen von uns die Pferde jetzt die letzte Nachtmahlzeit. Dazu wird warmes Wasser in einen Eimer gelassen. Und der wird auf die Futtereimer verteilt. Jedes Pferd hat seinen eigenen Futtereimer. Darin ist Futter vorportioniert, mit Wasser angesetzt, sodass es vorquellen kann. Und wir rühren mit dem warmen Wasser dann das Futter nochmal nach, damit die Pferde immer schön warmes Futter bekommen. Das ist viel besser verträglich und schont die Zähne. Jetzt zu den Bewohnern. 300 Heimchen. 300 war damals meine allererste vorsichtige Schätzung. Aber bei jeder Grundreinigung, wenn alle aus ihrem Versteck geschüttelt werden müssen, sehe ich, es sind weit mehr. ist natürlich viel zu viel, aber es hat sich so ergeben. Jeden zweiten oder dritten Tag wird nur ein Tier verfüttert. Jetzt? Okay. Wie sieht's aus bei den Telefonreportern? Wie klingt der Freitagabend? Habt ihr, Vivian, mittlerweile mehr Erfolg gehabt? Noch ein paar gute Gespräche geführt? Ja, doch so ein paar. Also ich rufe mich gerade durch Darmstadt durch. Und viele essen gerade. Bohnensuppe, Fisch, ist irgendwie alles dabei. Und gerade habe ich mit einer Frau gesprochen, die liegt schon im Bett. Die muss nämlich morgen früh schon kurz nach 5 aufstehen, weil dann der Pflegedienst kommt für ihre Mutter. Die ist schon 95 und genau, jetzt guckt sie noch ein bisschen Fernsehen und dann geht's ins Bett. Und bei dir, Florian? Also wir stören ziemlich oft. Beim Fernsehen gucken meistens, hin und wieder auch beim Abendessen und jetzt gerade auch beim Kartenspielen. Und er war ziemlich sauer, weil sein Blatt jetzt futsch ist. Aber hier wird wunderbar einfach weiter telefoniert, völlig ohne Scham. Kein Sati. Meine jetzige Truppe ist geschlüpft am 30. Juni 2016, also heute 5,5 Monate alt. Seit dem 5. September zirpen sie und das 24 Stunden am Tag. Ein Nachbar sagt, das hört man bis ins Treppenhaus. Freitagabend haben wir auch die Zeit, uns mehr um die Pferde zu kümmern. Da holen wir sie aus der Box, um sie zu putzen. Und in der Zeit läuft noch die eingeschaltete Magnetmatte bei unserem Pferd, was ungefähr 40 Jahre alt ist und eigentlich die gleichen Symptome hat wie ein alter Mensch auch. Gelenkabnutzung, trinkt ungerne und braucht ein bisschen mehr Zuwendung. Ja, aber es ist interessant. Wir müssen das nachher dann. Ach, die Sendung ist ja cool. Es gibt ja diese Dresdner Rede von Björn Höcke. Wir haben vorher schon kurz darüber geredet, wo er sagt, das Holocaust-Mahnmal in Deutschland, ein Denkmal der Schande, ist, glaube ich, das Zitat. Und die Deutschen sollen aufhören mit dieser kranken Fokussierung, immer nur auf diese 12 heiklen Jahre, wie sie sie nennen. Was wäre denn eine Alternative zu dieser Fokussierung? Was ist denn so schrecklich in diesen 12 Jahren? Warum soll man daran nicht mehr denken? Also, um es vorwegzunehmen, ich fand die Rede so nicht gut, wie sie gehalten wurde. Sie würden Björn Höcke der AfD rauswerfen, wenn Sie könnten? Das ist nicht meine Aufgabe, darüber zu entscheiden. Das ist Sache des Bundesvorstandes und der Schiedsgerichte. Das ist nicht meine Sache. Aber Sie sind ja Schiedsrichter. Ich bin Schiedsrichter, glücklicherweise nicht in der AfD, sondern in der Jugendorganisation hier in NRW, bei der Jungen Alternative. Aber persönlich? Also wenn Sie jetzt immer mitgehangen, mitgefangen, mitgegangen und dann müssen Sie immer gerade stehen, jetzt schon wieder, was Björn Höcke sagt? Also ich sage es ja offen, ich war sicherlich nicht begeistert von dieser Rede. Das ist eine dumme Rede einfach. Ja, er hat sich unklar ausgedrückt. Ich finde dieses Thema... Ich bin jetzt in dem Büro von Herrn Gnifke, das ist ja immer noch der Chefredakteur und wir sitzen gerade und besprechen, wir sind ja hier bei den Neuigkeiten, bei den Nachrichten. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, ob man in Deutschland Sexologie studieren kann. Ich bin ja auch Sexologin. Und ja? Keine Ahnung, nie was von gehört. Das ist doch eigentlich eine Neuigkeit wert, dass man in der Uni, also in der Hochschule Merseburg, Sexualität studieren kann. Wäre jetzt nicht unbedingt der Kernbereich dessen, was wir in der 20 Uhr machen, aber in so einer Nachmittagsausgabe könnte ich mir das vielleicht mal vorstellen. Sehen Sie, weil ich denke, das ist wichtig, dass die Leute davon erfahren, weil sonst gehen sie ja zu den falschen Leuten mit ihrem sexuellen Problem oder mit ihrem Paarproblem. Ich bin zu Gast in Nordhessen, in Waldecker Land, in einem kleinen Dorf. Aber das ist nicht irgendein Dorf, sondern es ist der Ort meiner Kindheit. Ich habe jetzt hier ein kleines Behältnis voller Abfälle vom Kochen heute, also Biomüll sozusagen. Und dann noch ein paar Kartoffelschalen. Mal sehen, ob ich dafür kurz vor 9 Uhr noch Abnehmer finde. Stehen im Sommer ganz viele Tomaten am Hauswand. Es ist grün und rot und jetzt sieht man nur die Backsteine und nichts wächst mehr hier. So, also, ja. Das ist ein Theater der schweren Türe, muss man sagen. Ich heile jetzt ins Konva. Ich habe noch nicht herausgefunden, was das ist. Es ist aber ein Zimmer, wo man sich zusammentut, um eventuell Kritik, die wir jetzt, oh, guten Abend, hören werden, zu hören. Da sind die Türen. Jedes Mal, wenn ich diesen Sound mache, das heißt, ich versuche, eine Tür zu öffnen. Okay, ich bin hier. Und ich bin die Dritte. Verena, die Assistentin von dem Regisseur, und die ist nämlich ziemlich wichtig, weil wir dieses Wochenende ein Showcase in der Kammerspiele haben, wo wir Stücke zeigen, auf die wir stolz sind. Und das Theater ist total voll. Laute junge Leute. Einlass läuft jetzt. Einlass läuft jetzt, sagt die Barbara unserer Patientin. Maria, Kinder, lieb uns allen dein Leben. Jetzt zu den Bewohnern. 300 Heimchen. 300 war damals. Um die Arthrose der Pferde unterstützend zu behandeln, bekommen sie eine Magnetdecke aufgelegt. Die hat die Funktion, Entzündung herauszuziehen. Freitag. Freitagabend haben wir auch die Zeit, uns mehr um die Pferde zu kümmern. Da holen wir sie aus der Box, um sie zu putzen. Und in der Zeit läuft noch die eingeschaltete Magnetmatte bei unserem Pferd, was ungefähr 40 Jahre alt ist und eigentlich die gleichen Symptome hat wie ein alter Mensch auch. Gelenkabnutzung, trinkt ungerne und braucht ein bisschen mehr Zuwendung. Sehen, wie produktiv die Hühner heute waren. Oh, hier liegt nur ein Ei. Das andere Nest ist auf der anderen Seite der Tür. Ah ja, hier liegen 4 Eier. Das Interessante hier bei den Eiern ist, dass die verschiedene Farben haben. Von dunkelbraun über hellbraun bis grün. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Hühner nicht hinter mir herkommen, wenn ich rausgehe. Sonst gibt es nämlich eine Strafe für meine Eltern. Weil die zurzeit nicht raus an den Bahndamm dürfen, um zu picken und sich im Freien zu vergnügen. So, macht's gut. Gute Nacht. Wie klingt der Freitagabend in Deutschland? Wir versuchen es rauszufinden. Wir finden es heraus hier im Live-Feature im Deutschlandfunk. Und wir haben auch Telefonreporter hier im Saal, die in ganz Deutschland anrufen, um zu hören, was da so passiert. Okay, und was gibt's sonst so beim Essen? Naja, die schießen auf Menschen. Super. Weil sie jemanden töten wollen. Oh, okay, da tut's mir leid. Das Brot ist attraktiver als ich. Sandra, stimmt das? Okay, ja, dann. Was da? Ja. Dann aber trotzdem noch einen schönen Abend. Erwachsene Türken. Dankeschön, tschüss. Nee, aber nicht mich. Ich will doch noch erkennen. Ja, ich bin doch bei dir. Ja, natürlich würden sie dich auch erschießen. Was? Erwachsene töten Kinder? Nein! Ja, klar, die ganze Zeit. Aber das ist nicht fair, Mama. Aber das passiert die ganze Zeit. Sogar hier haben die Erwachsenen die Kinder aus den Armen der Mütter weggerissen und an die Wand geschmissen. Kinder hatten so spezielle Lastwagen, wo die Erwachsenen sie verladen würden, sie vergiften und am Ende sie verbrennen. Was? Aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber die Erwachsenen töten die Kinder die ganze Zeit. Und nicht nur töten sie, vergewaltigen sie, sie versklaven sie, sie foltern sie. Manche Kinder werden sogar von ihren eigenen Eltern vergewaltigt. Nein! Ich habe gehört, der Schütze von Hofbräuhaus war als Weihnachtsmann verkleidet. Nein! Das war's. Das Beste kommt zum Schluss. Jetzt werden Mohrrüben geputzt, kleingeschnitten, mit warmem Wasser gewaschen, was die Pferde als Betthupferl oder als Dessert zum Abend erhalten. Darauf freuen sie sich schon die ganze Zeit. Die bekommen sie jetzt. Genüsslich werden sie jetzt die Mohrrüben fressen. Das ist dann der letzte Moment an diesem Freitagabend. Und dann schalten wir auch bei unseren Pferden das Licht aus. Live-Feature hier in Deutschlandfunk live aus dem Kammermusiksaal in Köln. Und wir wollen nochmal abschließend alle unsere Außenreporter befragen, wie ihr Freitagabend so war. Wir beginnen nochmal mit Jelena Kudic an den Münchner Kammerspielen. Sie hat in 7 Minuten ihren Auftritt. Ja, hallo. Ich bin drauf. Ah, Mensch, ich bin drauf. Ja, um kurz nach 7 wurden alle Schauspieler zusammengerufen. Sie haben uns gefragt, ob wir alle die Vorstellung spielen sollen. Jeder sah mich an, als wäre ich, um diesen Teil zu treffen. Gleich anfangen zu weinen und ich schämte mich. Ich meine, ich hätte die Erfahrene sein sollen, die schon Schlimmeres erlebt hat. Früher war ich angstlos. Wir standen mit den Zielscheiben auf unseren Brüsten, auf den Brücken in Belgrad, um die Bombenflieger zu empfangen. Und jetzt habe ich Angst, auf die Bühne zu gehen. Ich weiß, die Menschen können sich an alles gewöhnen. Ich weiß, wie schnell man sich an den Kriegstag gewöhnen kann und behaupten kann, dass das alles normal ist. Aber das ist eben nur der Anfang. Müssen wir uns jetzt schon darauf einstellen? Müssen wir uns vormachen, dass das alles normal ist? Okay, das war die Seite 13. Die Seite 13 von... Ich bin komplett. Aber ich kann nicht schlafen, wenn es ganz dunkel ist. Und ich kann auch nicht schlafen, wenn es ganz still ist. Mal sehen, wie produktiv die Hühner heute waren. Oh, hier liegt nur ein Ei. andere Nest ist auf der anderen Seite der Tür. Ah ja, hier liegen 4 Eier. Das Interessante hier bei den Eiern ist, dass die verschiedene Farben haben. Von dunkelbraun über hellbraun bis grün. Die anderen sind schon vorgelaufen in unseren alten Klassenraum. Ich lungere hier noch auf dem Schulflur rum, wie ich es früher auch getan habe. Und kann kurz sagen, mein alter Schwarm Johnny ist tatsächlich gekommen. Er sieht nicht mehr aus wie früher. Die Haare sind ein bisschen kürzer, der Bauch ist ein bisschen dicker, wenn ich das so sagen darf. Ansonsten funktionieren die Dynamiken innerhalb der Gruppe noch genauso wie früher. Johnny kommt, macht einen Aufschlag und es wird laut und ein bisschen albern. Und ich freue mich sehr auf den weiteren Verlauf des Abends und werde einfach mal gucken, was jetzt passiert. Tschüss aus Berlin. Einmal noch nach Hamburg zu Ann-Marlene Henning bei der Tagesschau. Da dürfte ihr jetzt alle Feierabend haben, oder? Haha, Feierabend, hier hat keiner Feierabend, ne? Die Tagesschau schläft nie, aber es war trotzdem schön, auch mal im Radio Tagesschau machen zu dürfen. Ja, genau, die machen immer weiter. Hm. Und ich darf nach Hause gehen, das ist schön. Das war sehr spannend und aufregend. Hier passiert die ganze Zeit was, aber jetzt sitzen wir im ruhigen Büro und können gleich alle technischen Geräte ausmachen, ich zumindest. Wo gehen Sie denn auch noch nach Hause? Ich mache noch ein paar Mails und dann gehe ich auch nach Hause und am Wochenende habe ich nur Bereitschaft und muss warten, ob das Telefon klingelt. Und ich gehe in meine Praxis morgen früh. Ich arbeite am Samstag diese Woche. Einmal noch schnell zum Timmendorfer Strand an die Ostsee zu Schorsch Kamerun. Hallo, ja genau. Wir sind jetzt hier immer noch im Bermuda-Dreieck, jetzt angekommen hier im Café Wichtig. Und ich habe hier Herrn Macke vom Café Wichtig und aber auch immer noch den Kurdirektor dabei. Also man kann sagen, unsere Gesellschaft wächst an. Eine Frage an Herrn Macke, wie entwickelt sich die Stimmung hier heute noch? Ja, wir sind jetzt mit dem Essen durch und wie Sie sehen, wird ja jetzt langsam umgestiegen auf Cocktails, Weine und ja, wir machen die Musik lauter, jetzt geht's langsam los. Okay, jetzt noch ein letztes und Statement von wir unserem wir schalten noch zu Milo Rau, der bei Christa Krämer von der AfD ist. Genau, das ist sehr spannend. Ich bin hier bei Christian Krämer von der AfD. Wir haben mit Björn Höcke über Gedenkkultur, über die verlorenen Ostgebiete, über Flüchtlingspolitik gesprochen. Und jetzt haben wir noch über Musik gesprochen. Und Herr Krämer, würden Sie zum Schluss für uns... Eine letzte Bilanz. Wie klingt der Freitagabend? Was sagen die Telefonreporter? Es wird viel gegessen, habe ich gehört, ja? Ja, genau. Oder die Leute gehen gar nicht ran oder legen direkt auf. Gab es nichts Spektakuläres? Keine WG-Party? Irgendwas? Nee, ich habe meistens mit eher Älteren gesprochen und einer, der saß gerade an der Buchhaltung. Das ist spektakulär, Freitagabend. Sie hören das Live-Feature hier beim Deutschlandfunk. Wie klingt der Freitagabend? Ist bei dir noch was passiert, Florian? Ich habe Klaus gesprochen und der liegt mit seinem Sohn Lasse im Bett und liest ihm ein Kinderbuch vor. Das fand ich ganz schön. Genau so klingt der Freitagabend. Wir wollen uns bedanken bei allen, die zugehört haben am Radio hier im Saal. Vielen, vielen Dank. Sie können natürlich im Internet diese Sendung auch nochmal als Podcast sich runterladen und anhören. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das war live aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal. Freitagabend um 10 nach 8 in Deutschland. Ein Radiofeature von Tina Klopp und Johannes Nichelmann. Moderatorin auf der Bühne Diane Hilscher. Musik Kiki Bohemia und Sickerman. Außenreporter Ann-Marlene Henning, Schorsch Kamerun, Johanna Maria Knote, Jelena Kuljic und Milo Rau. Hörerreporter Stefan Arendt, Alexandra Barei, Henning Berkefeld, Zachary Bierstedt, Daniel Klerk, Marinka Erelova, Matthias Klopfer, Daniel Kluge, Michael Maxein, E.L. Müller, Helgard Eduard Ratz, Jula Schäfer, Christoph Schindelin, Lea M. Spy, Lars Viehweg, Claudia Wirth. Redaktionsassistenz Talia Hoffmann und Inge Hanusa. Regieassistenz Hanna Steger. Ton und Technik Christoph Rieseberg, Daniel Dietmann, Nils Heider, Jens Müller. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp und Barbara Schäfer. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.